sperrte dich in seine goldene Käfig ein. Du merktest es nicht, solltest abhängig sein. Die Welt ist schlecht, er würde dich bewahren, doch du solltest dafür mit deiner Freiheit bezahlen. Er meinte es doch gut, gab dir das, was du brauchst, doch du warst noch zu jung, denn du hast ihm geglaubt. Mit der Macht über dich und über dein Leben dachte er sich, so formt er sein Mädchen, du warst seine Trophäe, die jeder sehen sollte. Du hast das gemacht, was er sagte und wollte. Er war dein Traummann, du hast nicht gewusst, dass man ihm nicht trauen kann. Doch nun ist Schluss, nun bist du frei. Komm schon, ich will dich lachen sehen, es ist vorbei. Du kannst deinen Weg gehen, neues Leben, neuer Traum, neuer Style, neues Glück, Freiheit. Du hast dein Leben zurück, nun bist du frei. Komm schon, ich will dich lachen sehen, es ist vorbei. Du kannst deinen Weg gehen, neues Leben, neuer Traum, neuer Style, neues Glück, Freiheit. Du hast dein Leben zurück. So menschlich, doch man kennt sich leider nur oberflächlich. Er ist einer von denen, die geliebt werden wollen. Aber du hast ja gesehen, was ist draus geworden? Ihr habt beide Angst, alleine zu sein. Doch in der Abhängigkeit konntest du nicht frei sein. Er dachte sich, er kann dich manipulieren und mit dieser Taktik dich nicht mehr verlieren. So schrieb er dir vor, wohin du gehen darfst, wer deine Freunde sind, Hauptsache du bist brav. Er sagte dir, so sollst du dich klein, keine Haut zeigen und Reize vermeiden. Du solltest glauben, Männer wollen dich ausnutzen. Auf die Doppelmoral kannst du nun spucken, denn genau dies machte er mit dir. Doch nun ist Schluss, du hast es kapiert, du hast es kapiert. Nun bist du frei, komm schon, ich will dich lachen sehen, es ist vorbei. Du kannst deinen Weg gehen, neues Leben, neuer Traum, neuer Style, neues Glück, Freiheit. Du hast dein Leben zurück, nun bist du frei. Komm schon, ich will dich lachen sehen, es ist vorbei. Du kannst deinen Weg gehen, neues Leben, neuer Traum, neuer Style, neues Glück, Freiheit. Du hast dein Leben zurück.